Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meld uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Freitagnachtausgabe. Das ist eine freie Themennacht und ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf euch und eure Anrufe. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Manu. Und Manu ist 30. Guten Morgen. Es ist, hallo Domian. Ah, ein Manu. Der Manu. Der Manu, entschuldige. Der Manu. Das habe ich noch nie gehört. Manu ist für mich immer eine Frau. Aber nun ist es anders. Gut. Also ihr hattet vor, vor ein paar Tagen hattet ihr das Thema Sexualstraftaten von Frauen. Genau. Weibliche Sexualstraftäter, ja. Ja, oder so. Mhm. Ja, und in der Nacht habe ich leider geschlafen und ich habe dazu ein Thema oder dazu was zu erzählen. Das heißt, du bist betroffen? In der Nacht waren, glaube ich, die meisten Anrufer Frauen. Ja, das stimmt. Ja, und das gibt es eben auch leider bei absolut, bei Jungen auch. Ja, das habe ich ja auch schon. Also ich wurde als kleines Kind von meiner Mutter sexuell missbraucht. Mhm. Wie alt warst du denn da? Das hat angefangen, da war ich so früh ich mich eigentlich erinnern kann. Das ist bloß, dass ich damals noch nicht so interpretieren konnte. Aber so 3-4 Jahre und ging dann eben ein paar Jahre weiter. Und als ich dann älter wurde und das besser verstehen konnte, hat sie es so ein bisschen indirekter gemacht. Was genau hat sie gemacht? Das hat angefangen, dass sie eben gesagt hat, komm zu mir ins Bett und ist ja auch klar, als Kind ist das normal, aber dann ging das eben weiter und dann die nächste Nacht sollte ich mich dann eben ausziehen und die Nacht darauf hat sie sich dann ausgezogen. Und sie hat mir auch an mein Glied gefasst und das alles so ein bisschen unter Vorwänden und so. Und als kleines Kind konnte ich das natürlich noch nicht verstehen. Mhm. Als du dann etwas älter wurdest, musstest du etwas bei ihr auch tun? Direkt jetzt nicht. Sie hat das auch alles als relativ normal hingestellt. Es ging ja auch weniger um direkte sexuelle Befriedigung als vielmehr darum, eine Art Liebhaber zu haben oder romantische Sachen zu erleben. Aber das kann ja ein kleines Kind natürlich nicht bieten. Also immerhin hat sie dich, als du dann schon 7, 8, 9 Jahre alt warst, zu sich immer nackt ins Bett geholt und sich an dich gekuschelt. Als ich dann älter wurde, als ich dann in die Grundschule ging und so weiter, da hat sie das nicht mehr so direkt gemacht. Da hat sie mir dann auch nicht mehr direkt an mein Glied gefasst oder bei sich hingefasst. Mhm. Weil ihr dann, glaube ich, auch klar war, dass ich das dann langsam verstehen könnte oder dass ich mich zumindest später daran erinnern könnte. Mhm. Und dann hat sie es eben indirekter gemacht. Dann hat sie halt mit mir Pornos geguckt oder... Moment, stopp. Da warst du ein Kind von 9 oder 10 oder 11 Jahren. Da war ich in der Grundschule. Und dann hat sie mit dir Pornos geguckt? Ja. Das heißt, du hast als kleines Kind mit deiner Mutter zusammen Pornos geguckt und sie hat das sogar forciert und gewollt? Natürlich. Offensichtlich. Natürlich. Was sie hat das auch, man muss dazu sagen, sie war so ein bisschen so eine 68erin. Ja, sehr links und sehr feministisch eingestellt und so. Und sie hat das halt so rechtfertigt, dass im Rahmen der sexuellen Frühaufklärung. Mhm. Und wie war das so. Denn für dich, wenn du mit 8 oder 9 Jahren Pornos guckst? Wie hast du das aufgefasst damals, soweit du dich erinnerst? Ich hatte damals ja keine andere Informationsquelle wirklich als meine Mutter. Meine Mutter war auch alleinerziehend und mein Vater durfte ich nicht sehen. Und deswegen, wenn sie mir gesagt hat, das ist normal, dann hatte ich keine, ja, hast du das, keine andere Information, die das hast widerlegen du das, würde. Hast du das in irgendeiner Form auch schon sexuell erregend erlebt, Pornos zu sehen? Nein, natürlich nicht. Ich war ein Kind. Also ich habe das alles nicht verstanden und ich habe das auch nicht in Perspektive setzen können. Das wirklich Schlimme für mich war, dass, also... Lass mich noch was fragen zu den Pornos gucken, weil ich das eine sehr bizarre Situation finde. Ein kleines Kind guckt mit der Mutter Pornos. Was hat die Mutter während des Pornoschauens gemacht? Das kann ich nicht mehr sagen, ob sie sich jetzt da irgendwie direkt sexuell befriedigt hat. Das hat sie gemacht, aber ob sie das jetzt während dem Pornoschauen gemacht hat, das hat sie das denn sonst in deiner Anwesenheit gemacht? Ja. Ja, das hat sie eben auch, wie gesagt, gerechtfertigt mit, zum Beispiel eben mit der, also als ich klein war, da brauchst du es noch gar nicht so richtig rechtfertigen, da hat sie eh gedacht, dass ich mich nicht mehr dran erinnere. Und später dann hat sie das eben so gerechtfertigt, im Sinne der sexuellen Frühaufklärung. Ja, komm mal her, ich zeig dir jetzt, was ein Kitzler ist, und dann hat sie mir das an sich selber gezeigt. Sie hat das dann bei sich gezeigt und blieb es bei dem Zeigen, oder musstest du auch anfassen? Nein, ich musste nicht, also das war eigentlich auch ihr Argument, was sie gesagt hat. Sie hat das alles eigentlich auch ziemlich direkt angesprochen. Sie hat auch gesagt, Frauen können Männer gar nicht vergewaltigen, das würde ja gar nicht gehen. Mhm. Für sie war sexueller Missbrauch Geschlechtsverkehr. Aber dennoch empfindest du es jetzt im Nachhinein als einen zumindest sexuellen Übergriff auf deine Person? Ja, mittlerweile weiß ich ja, finde ich allerdings auch, was du gerade erzählt hast. In welchem Alter hörte das auf? Wann hörte das auf? Es wurde, wie gesagt, immer indirekter und mit 15 bin ich dann eh abgehauen, also ja. Aber bis 15 ging es noch, da warst du ja schon in der Pubertät. Indirekt. Und das, wie gesagt, das wirklich, worum es ihr vor allem ging, war eben, ja, so eine Art Liebhaber zu haben und romantische Sachen zu erleben. Mhm. Und das hat sie von mir gefordert. Und das kann ihr ein kleines Kind natürlich nicht bieten. Glaubst du? Und was für mich dann am schlimmsten war eben, dass sie, wenn ich ihr das nicht geboten habe, dann hat sie mich bestraft, dann hat sie mich geschlagen oder mein Nintendo kaputt gemacht. Und wenn ich mich so verhalten habe, wie sie das wollte, dann hat sie mir einen neuen Nintendo gekauft und so weiter. Mhm. Glaubst du, dass sie durch diese Spielchen, die sie da mit dir getrieben hat, nennen wir es mal so, dass sie dadurch dann auch sexuell erregt war? Ja, natürlich. Mhm. Du hast mit deiner Mutter darüber gesprochen. Über diese Vorfälle. Ich habe versucht, mit meiner Mutter darüber zu sprechen. Wie gesagt, ich habe das lange Zeit auch verdrängt und konnte das auch lange Zeit nicht richtig in Perspektive setzen. Ich habe jetzt ein paar Jahre gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Habe natürlich auch mit Psychologen gesprochen und jetzt kann ich darüber reden. Damals konnte ich das alles auch noch nicht so direkt ansprechen. Das heißt, was ich mit ihr angesprochen habe, war eben zum Beispiel, ja, dass sie mich eben getreten hat und das. Na gut, aber du bist jetzt 30 Jahre alt, deine Mutter lebt hoffentlich noch. Ja, sie lebt noch. Ja. Das heißt, du hättest sie ja jetzt in den letzten Jahren, wo du ein erwachsener Mann bist und wo du darüber reflektiert hast, hättest du sie ja mal konfrontieren können mit der ganzen Geschichte. Ja, wie gesagt, das habe ich zumindest auf diese indirekte Art und Weise ja versucht, aber noch nicht mal eben das mit dem Schlagen oder so konnte ich ansprechen, weil sie blockiert das, sie blockt da völlig ab. Sie will davon nichts hören. Genau. Also sie, in ihren Augen hat sie auch nichts falsch gemacht oder lässt das nicht an sich ran. Mhm. Aber hast du ihr denn mal ganz klar gesagt, ich finde schon, dass du sehr falsch gehandelt hast und dass du mir auch großen Schaden zugefügt hast. Hast du es ihr immer so klar gesagt? Ja, aber wie gesagt, man kommt nicht so leicht an sich ran. Also wenn ich das jetzt heute sagen würde, dann würde ich einfach sagen, sie bräuchte psychologische Hilfe, aber das nimmt sie natürlich nicht an. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Ich habe jetzt bestimmt schon seit 10 Jahren oder so, ne, vielleicht nicht 10 Jahre, aber seit vielen Jahren nicht mehr mit ihr geredet. Ach so, hängt das damit auch zusammen? Ja, natürlich. Ja. Ich hab's eine Zeit lang eben versucht, und Kontakt mit ihr zu haben. Da habe ich sie auch besucht, zumindest an Weihnachten oder ne, und so weiter. Aber das hat nicht funktioniert. Was glaubst du, Manu, welche Schäden deine Mutter in dir angerichtet hat, mit dem du dich heute noch rumschlagen musst. Nee, ich hab das Vertrauen in, sagen wir mal so, ich habe Vertrauen, zumindest in manche Behörden und manche Menschen habe ich ein bisschen das Vertrauen verloren, weil ich habe in Behörden, was haben Behörden damit zu tun? Ja, als ich dann so im Grundschulalter ungefähr war, habe ich das langsam so ein bisschen verstanden und zumindest, das Schlagen habe ich natürlich verstanden und wollte Hilfe holen. Und hast du es denn jemandem gesagt, was da vorgefallen ist? Ja, ich hab mit meinen Lehrern gesprochen. Auch diese sexuellen Sachen, hast du denen das auch erzählt? Ja gut, damals konnte ich das noch nicht so direkt formulieren, aber ich habe zumindest mit meinen Worten damals versucht anzusprechen und das Ding war halt, ich hatte deren volle Aufmerksamkeit, bis sie gemerkt haben, dass ich meine Vorwürfe nicht gegen meinen Vater richten, sondern gegen meine Mutter ab. Ja, das ist ja auch das alte Lied, gerade im Bereich der Sexualität. Heute hat man schon offenere Ohren, auch für diese Thematik. Früher, wenn, dann waren das natürlich, waren die Täter immer Männer. Frauen konnten das gar nicht sein, weil man das sich gar nicht vorstellen konnte. Dennoch haben Frauen auch sehr, sehr viel Leid angerichtet an kleinen Kindern. An Jungs sowie an Mädchen. Warst du deshalb, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, noch in psychologischer Behandlung? Momentan nicht, aber ich habe, wie gesagt, ja, natürlich habe ich mit Psychologen gesprochen und ich habe viele Jahre gebraucht, um überhaupt das ansprechen zu können. Mann, ich möchte dir wirklich danken, dass du dazu dich geäußert hast, weil ich glaube, dass die Dunkelziffer sehr doch erheblich groß ist und hoch ist, dass Frauen oder Mütter Jungs das angetan haben. Aber die meisten Männer schämen sich ungeheuerlich. Und insofern warst du jetzt ein Sprachrohr für viele andere Betroffene sicherlich auch. Ja, viele verdrängen es. Und, oder so, genau. Ja. Falls das jetzt Betroffener hört, dann ich denke, das ist am wichtigsten, dass man es nicht verdrängt und dass man anfängt, das aufzuarbeiten. Ja. Kann ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Okay. Ja, das ist Magdalena heute Nacht. Du legst bitte auf und sie ruft dich gleich an. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Manu. Alles klar, danke, Domian. Auf Wiederhören, tschüss. Wiederhören. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und die hat auch Jens gewählt und Jens ist 47. Guten Morgen, Jens. Ja, guten Morgen, Domian. Danke, dass ich bei euch reingekommen bin. Sehr gerne. Jens, um was geht's denn? So, ich habe ein großes Problem. Ich habe am Montag, am 2.6. einen ganz großen Fehler getan. Was hast du gemacht? Ich habe, wie gesagt, ich bin seit über 2 Jahren krankgeschrieben. Ich habe einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und mein Krankengeld ist ausgelaufen. Und ich habe mich dann beim Arbeitsamt melden müssen. Und ja, das hat jetzt 6 Wochen gedauert, bevor ich irgendwann mal Geld gekriegt habe. Also ich habe kein Geld gekriegt. Und am Montag war es halt soweit, dass ich nicht nur Scheidung und alles hinter mir habe, sondern auch finanziell total am Ende war. Und du hast auf das Geld gewartet, was du beantragt hattest. Genau. Und ich war die Woche zuvor da und da hat mir dann ein anderer gefehlt von der Reha-Klinik aus Bad Füssing. Und jedes Mal irgendeine andere Ausrede. So. Und am Montag bin ich einfach rein, und da jetzt entweder habe ich meinen Krankenschein mitgebracht, bis gültig bis 30.06. Bin rein zum Empfang. Habe dem mein Krankengeld, meinen Schein hingelegt. Bei der Agentur für Arbeit. Ja, Agentur für Arbeit, genau. Und ich habe ein Messer dabei gehabt. Wie bitte? Ich habe ein Messer dabei gehabt. Du hast das Messer auch gezogen gehabt? Ja, freilich. Ich habe den auf den Tisch gelegt, ist er hier. Und habe ihm gleich gesagt, ich weiß, wo ich hin muss, weil ich muss zum ärztlichen Dienst in der Agentur. Ja. Zum Dr. Wolter. Ja. Und bin dann gleich aufweg. Gut, der hat natürlich sein Notprogramm gedrückt da, der war gleich. Moment mal, du kommst da rein, du legst das Messer auf den Tisch nach dem Motto, ich will jetzt da hin und will mit dem Typ reden. Ja. Und hast du das Messer in der Hand gehabt noch? Oder hast das freilich. Ich habe das Messer in der Hand gehabt. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, aber du gerade gesagt hast, ich habe das Messer auf den Tisch gelegt. Aber du hast die Hand auf den Tisch gelegt mit dem Messer drin. Na, ich habe Ich habe meinen Zettel und habe mit der Wucht auf den Tisch geklopft, zack. Ah ja, und hast quasi den Mann mit dem Messer bedroht? Im Prinzip schon, ja. Das ist natürlich krass. Ja, das ist natürlich extrem heftig. In der Passauer Presse war ich ja als Amokläufer. Ja, ja. Ja, jetzt, was ist dann passiert? Dann hat der Mann was gemacht? Na, ich schöpfte mein Messer und bin gedacht, ich weiß, wo ich hin muss. Und bin mit dem Fahrstuhl Etage hochgefahren. Achso, du bist dann direkt mit dem Messer weitergefahren? Ja, freilich, bin dann nur aufweh. Und dann hoch zum ärztlichen Dienst. Hab beim Dr. Wolter geklopft. Ich sage, hier ist der Herr Bartel, ich möchte bitte jetzt sofort mein Geld haben. Entweder kriege ich jetzt Geld oder ihr tragt mich waagerecht raus. So habe ich zu ihm gesagt. War der schon gewarnt, dass du hochkommst? Na, ich glaube nicht, weil das war jetzt, das war dann schon sehr schnell. Okay, also Tür, du hast geklopft und hast gar nicht auf herein gewartet, sondern hast die Tür selbst aufgemacht. Der muss selber aufmachen, also du kommst da nicht rein. Okay, aber er machte dann auf. Er hat mir aufgemacht. Und du standst mit dem Messer vor ihm? Ja. Und hast das gesagt, was du gerade gesagt hast? Ja, ich sage, ich möchte jetzt mein Geld haben, weil am Donnerstag, jetzt am 5.6. geht meine Miete runter und dann ist aus für mich. Dann schlafe ich auf der Straße, dann muss ich unter der Brücke schlafen. Wohin hast du das Messer oder wie hast du das Messer gehalten? Zu mir, nur zu mir. Aber mit der Klinge? Wer hat die Tür aufgemacht? Ich stand im Flur, ich sage, entweder tragt ihr mir jetzt hier waagerecht raus. Du hast also gedroht, dass du dir selbst das Messer in die Brust rammst nicht diesen Doktor. Nein, um Gottes Willen, ich habe keinen, das ist jetzt auch laut Polizeibericht, ich habe keinen Beamten bedroht, ich habe keinen einzigen von den Beamten. Der Einzige, der mir ein bisschen leid tat, war unten der im Empfang, ja. So, wie ging es jetzt weiter? Ja, dann war natürlich Panik und Hektik und ich habe gesagt, ich möchte jetzt eine Entscheidung haben in der nächsten Stunde. Ja gut, da war natürlich schon Polizei da und ein Rettungsdienst und dann. Achso, das ging so schnell. Hatte der Pförtner quasi das schon. Die haben in Pfarrkirchen haben sie, also hier in Pfarrkirchen haben sie so eine Art, weil schon mal bei Arbeitsagentur irgendwie so ein Theater gab, haben sie so einen Notknopf, also so ein interner Alarm. Dann geht das ganz schnell, wie bei der Bank quasi. Ja, genau. So, dann kam also binnen weniger Minuten war Feuerwehr und... Da war alles, die haben abgesperrt, die haben ganze Ding da unten. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich war ja oben und ich war im Prinzip wirklich, ich habe rot gesehen. Für mich war die Welt am Ende. Hast du dich dann von der Polizei überwältigen lassen? Nein. Der Dr. Wolter hat so auf mich eingeredet, dass er mich einfach, der war... Ich weiß nicht, ob er ein Psychologe war oder was, aber jemand hat da so von mir eingeredet und ja, was denn? Hast du die Frau Käse dazu? Hast du das Messer dann abgegeben oder fallen lassen? Ja, ich hab mich denn, gibt's ja diese Stühle da, diese Metalldinger. Ah, hast du dich hingesetzt und hast dich quasi ergeben? Im Prinzip habe ich mich ergeben, ja. Und der Doktor wollte halt gleich sofort das Messer, hat noch Hilfe gefragt, Herr Bartel, darf ich das Messer mitnehmen? Mensch, da bist du aber durchgedreht, Jan. Jens, ich bin vollkommen durchgedreht. Das ist ja völlig, ich meine, psychologisch natürlich in gewisser Weise erklärbar, wenn du in einer Notsituation warst, aber natürlich unverzeihlich, dass du dich hast so weit gehen lassen. Du bist dann wahrscheinlich verhaftet worden von der Polizei, oder? Ja, freilich. Das ging dann irgendwann. Ja gut, laut meinem Arztbericht, ich war jetzt 4 Tage in der Klinik, also in einer psychologischen. Also ich wurde ja direkt von der Polizei eingeliefert. Ja, und bist jetzt aber wieder zu Hause. Ja, ich bin seit gestern wieder daheim. Was haben dir die Polizei, was hat die Polizei dir signalisiert, wie die Sache jetzt für dich ausgeht oder welche Konsequenzen du zu tragen hast? Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Also du hast da habe ich jetzt überhaupt keine Chance. Ich weiß nicht. Also es gibt irgendwo wird was kommen. Staatsanwaltschaft nicht oder wie das da heißt. Nun, wird man vielleicht alle Umstände mit einkalkulieren und dir auch anrechnen, dass du dann freiwillig das Messer hast fallen lassen. Und also auf alle Fälle habe ich jetzt das erste Ergebnis jetzt gesehen, dass die Kollegen vom Arbeitsamt, dass die, also die 4 betroffenen Personen, dass die ganz eindeutig gesagt haben, dass ich niemals sie bedroht habe. Das ist schon mal gut für dich, ja. Ja, dass ich nur für mich alleine, also eigenen Suizid, also ich habe gesagt, ich steche mich jetzt ab da im Flur. Also, Das wird mildernde Umstände geben, das glaube ich als juristischer Laie durchaus auch. Bist du irgendwann schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Nein, noch nie. Ja, dann hat das natürlich auch noch einen großen Punkt. Jetzt ist aber die Frage, wann du dein Geld kriegst, mal von abgesehen von dem ja, Ganzen. Das tut mir leid, das zu sagen, aber ich wohne hier auf dem Dorf. Also, was heißt, man kennt ja jeder, ich kenne unsere Sheriffs da. Ich kannte die Franziska, die auf dem Arbeitsamt, die Chefin, die habe ich dann gerufen, da bringt mir die Franziska her, die ist dann gekommen. Und die hat mich dann wirklich beruhigt, sage, Jens, mach doch mal langsam, mach ruhig, bleib doch mal ganz ruhig. Was sagen denn jetzt die anderen Leute bei euch im Dorf über dich? Ja, und das ist, ich bin ja, wie gesagt, gestern, das ist ja das Schlimme jetzt für mich. Ich bin ja jetzt, ja. Ach so, das hat sich rumgesprochen und die gehen dir aus dem Weg, oder wie? Ja, freilich, ich bin jetzt der größte Amokläufer, ich bin ja. Wahnsinn, ich habe ja Leute umgebracht oder was weiß ich oder sowas. Das ist ja, deswegen rufe ich an, das ist eigentlich mein großes Problem. Dass du das mal klarstellen möchtest, wie es wirklich war. Ja. Stand das denn bei euch in der Zeitung auch, in der Regionalzeitung? Nein, in der Passauer Neuen Presse, ganz in der Titelseite von Rick. Ah ja, aber dann war es auch so beschrieben, wie du es mir gerade beschrieben hast. Ja, es hat sogar der Kollege vom, also der Chef vom Arbeitsamt, der Herr Kret, der hat sogar reingeschrieben, dass ich nichts gegen Kollegen getan habe vom Arbeitsamt. Oder dann wollen wir mal hoffen, Jens, dass die Leute das dann auch so verstehen und dass sie dich jetzt deshalb nicht meiden. Du bist ja einfach ein bisschen durchgedreht und hast nichts Schlimmes letztendlich angerichtet und hättest es ja auch nicht gewollt, so habe ich es ja verstanden. Na, habe ich ja wirklich nicht dumm, habe ich ja wirklich nicht gemacht. Ja, ja. Aber jetzt nochmal die Frage mit dem Geld. Wann kommt das Geld? Ja, das ist das. Naja, das ist das. Wann kommt das Geld? Weißt du nicht. Naja, im Prinzip, das tut mir jetzt leid, das zu sagen zu müssen, ich war dann auf der Dienststelle bei der Polizei, das war dann so gegen Mittag, Nachmittag. Mhm. Auf einmal kommt ein Polizist an, hier, Herr Bartel, haben Sie einen Scheck vom Arbeitsamt? Also, das ist bitte zur Nachahmung jetzt nicht empfohlen. Nein. Nach dem Motto, dann geht's ein bisschen flott. Das ist nicht zu empfehlen, aber im Prinzip habe ich der Sinn meiner Sache ist erledigt gewesen. Ja. Also mach das bitte nicht. Es könnte auch viel übel sein. Jens, ich glaube, dass du da mit einem blauen Auge davon kommen wirst. Ist meine Einschätzung. Ich hoffe, ich habe mich jetzt selber schon, Montag muss ich, weil ich habe ja wie gesagt viele Operationen hinter mir. Ja. Montag habe ich nochmal einen Termin in München bei Rechtsanwalt Isar. Ja. Und Dienstag gehe ich höchstpersönlich zur Arbeit, dann nehme ich zwei Streusel Blumen mit und ein bisschen was und mich höchstpersönlich entschuldigen. Du wirst dich entschuldigen und dir tut es von Herzen leid. Ja, freilich. Freilich. Und wir hoffen mal, dass viele Leute aus deiner Umgebung in deinem Ort, deinem Dorf heute Abend auch hier zugeschaut oder zugehört haben. Ja. Damit der Ruf wieder ein bisschen poliert wird. Ich glaube, genau, das super dumm, ja. Das wird dann schon wieder werden. Jens, ich wünsche dir alles Gute. Mach bloß nicht wieder so einen Blödsinn. Na, das nie wieder, ne? So heftig. Das glaube ich. Alles Gute, Jens. Tschüss. Okay, also, ciao. Schönen Abend noch. Ja, tschüss. Ciao. Servus. 1.23 Uhr, die Zeit für Claudia. Claudia ist 42. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen, Jürgen. Liebe Claudia, um was geht's bei dir? Meine Schwester ist heute nach langer Krankheit verstorben. Oh, das tut mir sehr leid. Danke. Nach langer Krankheit. Mhm. Was hatte sie für eine Krankheit? Also man hat bei ihr vor 2,5 Jahren festgestellt, dass sie Lungenkrebs hat. Mhm. Und die Ärzte meinten, dass man also gar nichts mehr machen kann bei ihr. Also es ist schon so weit fortgeschritten, dass es nur noch lebensverlängernd ist, und aber nicht mehr heilbar. Wie alt ist deine Schwester geworden? Meine Schwester ist 51 geworden. Wie war deine Beziehung zu deiner Schwester? Ich muss dazu sagen, wir sind 7 Kinder. Ich bin die Jüngste. Und also gerade zu ihr war, unser Verhältnis war also sehr gut. Also eine besondere Beziehung zwischen dir und der älteren Schwester, etwas älteren Schwester. Ja, genau. Und das Problem ist halt auch bei mir, also da wir halt so viele Kinder sind, gibt es halt jetzt schon Streitigkeiten zwecks Beerdigung etc. Und ich habe halt einen älteren Bruder. Und meine Mutter ist ja verstorben, da war ich damals 6. Und meine Schwester, der ihr Wunsch war eigentlich, dass sie zu meiner Mutter ins Grab kommt. Und mein Bruder, beziehungsweise meine Schwägerin, hat aber gemeint, sie möchte dieses nicht. Und da gab es halt dann schon, ja, wie soll ich sagen, Streitigkeiten. Heute schon, nachdem sie verstorben war? Ja. Mhm. Ach du je. Und ist das traurig? Das ist ganz schlimm. Also das ist ganz schlimm. Das finde ich auch ganz schlimm. Ja. Hat deine Schwester das nicht schriftlich festgelegt, dass sie das tun möchte? Doch, sie hat es wohl schriftlich festgelegt. Nur das Problem ist halt, da mein Bruder selber in dieses Grab rein will und er dieses Grab seit 20 Jahren bezahlt, möchte er nicht, dass meine Schwester da reinkommt. Und also wir haben da irgendwie keine Chance, dass also dem eben ihren Wunsch zu erfüllen. Was denken denn die anderen Geschwister? Das Schlimme ist, Jürgen, denen ist das alles total egal. Also das ist wirklich, ich komme damit auch überhaupt nicht klar, weil ja, sie ist halt jetzt tot und man muss halt weiter gucken und irgendwie wird sie schon beerdigt werden. Heißt das, dass die auch kein besonderes inniges Verhältnis zu ihrer Schwester, jetzt verstorbenen Schwester, hatten, die anderen? Ja, ganz schlimm. Ja. Also bist du eigentlich die Einzige gewesen, mit der sie wiederum engen Kontakt hatte von den Geschwistern? Also ich noch und eine andere Schwester von mir, die in München lebt, die hatten auch ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Und das Problem ist, Jürgen, es ist halt noch eine 13-jährige Tochter vorhanden. Mhm. Und mein Schwager ist Alkoholiker und wir wissen jetzt nicht, was mit der Kleinen, in Anführungsstrichen, sie ist ja jetzt gerade in der Pubertät, was mit ihr passiert. Und aber ist das denn das auch nicht geregelt worden vorher? Nein, es wurde gar nichts geregelt, Jürgen. Deine Schwester war doch so lange schwer krank und sie wusste, dass sie schwer krank ist und wahrscheinlich wusste sie ja auch, dass sie sterben wird. Ja. Dass sie das nicht geregelt hat. Es wurde echt gar nichts geregelt und das ist das Schlimme. Also ich komme auch mit der ganzen Situation überhaupt nicht klar. Also ich war heute auf Arbeit und dann hat meine ältere Schwester, hat mir auf die Mailbox gesprochen, dass unsere Schwester verstorben ist. Ich war dann erstmal total unter Schock und die letzten 4 Stunden bin ich eigentlich nur noch am Heulen. Bist du dann dahin gefahren, wo sie verstorben ist? Nein, ich wohne 300 Kilometer von München entfernt. Ach so. Ja, ich habe meine Schwester das letzte Mal vor 3 Wochen gesehen. Also da habe ich sie im Hospiz besucht, im Sterbehospiz. Habt ihr noch telefonieren können die letzten Wochen oder Tage? Ja, das ist ganz witzig, Jürgen. Wir haben fast jeden Tag miteinander mehrmals telefoniert. Also und deswegen war ich auch heute so geschockt, weil gestern ging es ja echt noch den Umständen entsprechend. Aber das ist ja sehr oft so bei so schwerkranken Menschen, dass es nochmal einen Tag gibt, wo es relativ gut geht und dann ist es von einer Stunde auf die nächste ist es vorbei. Ja. Aber wenn ihr so viel gesprochen habt, hast du sie denn nicht gefragt, was soll aus der Kleinen werden? Doch, sie hat gemeint, ich soll sie bitte nehmen. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, ich kann sie nicht nehmen, weil ich muss dazu sagen, Jürgen, ich hatte vor 4 Jahren selber Brustkrebs, bin an Brustkrebs erkrankt, bin aber momentan wieder ganz gesund, also ich hatte Glück. Mhm. Ich hatte zwar das komplette volle Programm mit Chemotherapie, Bestrahlung und Brustamputation. Mhm. Habe jetzt auch, also ich bin 80% schwer beschädigt, man sieht mir das aber überhaupt nicht an, also ja, kein Mensch würde denken, dass ich mal so krank war. Das heißt, du würdest das nicht schaffen, ein pubertierendes Kind zu übernehmen? Ich sag's mal so, ich wüsste nicht, ob ich es bekommen würde. Ob du sie bekommen würdest? Ja. Aber abgesehen davon, wenn du sie bekommen würdest und sie würde das auch wollen, würdest du es denn dir zutrauen? Ja, ich würde es mir zutrauen, klar, weil ich bin ja auch, also ich bin im medizinischen Bereich tätig, ich gehe auch in der Arbeit nach. Ja, aber dann hättet ihr das doch schriftlich regeln müssen. Ja. Ihr seid erwachsene Menschen. Und was ist denn mit dem Vater von dem Kind? Also, wenn es nach dem geht, sollte die Kleine in ein Heim. Also, er wäre froh, wenn sie weg ist. Waren die denn noch zusammen, die ja, Eltern? Die waren noch zusammen. Mhm. Das ist aber schlimm. Das heißt, das Kind ahnt jetzt schon, dass was ganz Schlimmes auf es zukommt. Der Vater will sie nicht, die Mutter ist gestorben. Die Verwandten zanken sich. Also alles ist ungewiss. Also das Schlimme ist auch selber, die Kleine, die will selber von zu Hause weg. Sie sagt, sie geht freiwillig ins Heim, bevor sie beim Papa bleiben muss. Mhm. Also das ist auch nochmal ein dramatisches Beispiel, dass man solche Sachen wirklich vorher regeln muss. Also wenn man so schwer krank ist und dass man was Schriftliches hinterlegt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie irgendwas gemacht hat, weil meine älteste Schwester ist ja auch in München Und sie hat es ja damals veranlasst, dass sie in dieses Hospiz kommt. Und ich bin davon ausgegangen, dass irgendwas vorhanden ist. Aber es ist nichts geregelt. Es ist gar nichts geregelt. Und was das Allerschlimmste halt ist, womit ich überhaupt nicht klarkomme, das ist, dass man ihr den letzten Wunsch verweigert hat, dass sie zu unserer Mutter ins Grab kommt. Und es wird nächste Woche die Beerdigung sein und ich habe jetzt schon Angst, Jürgen, wenn ich meinem ältesten Bruder gegenüberstehe, weil ich weiß halt nicht, was ich ihm dann alles vorwerfen wird, weil ich finde es ganz schlimm, dass man, es ist unsere Mutter, dass nicht mal er, sondern die Frau von ihm sagt, sie will nicht, dass sie in das Grab von unserer Mutter kommt. Claudia, das finde ich auch sehr schlimm. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich will dir ganz offen sagen, viel schlimmer finde ich noch, dass das mit dem Kind nicht geregelt ist. Hier geht es um einen Menschen, einen lebenden Menschen. Wenn der Streit jetzt so groß ist und ihr faktisch keine Handhabe habt, zu bestimmen, dass die Schwester in dieses Grab kommt. Und das habe ich so verstanden, weil er das Grab bezahlt hat und er hat das Bestimmungsrecht über das Grab. Richtig. Ne? Habe ich so verstanden. Ja. Er weiß um den letzten Wunsch, das weiß er, ne? Ja. Aber er hat gesagt nein. Ja, so. Sie hat es gesagt, die Frau von ihm. Sie hat es gesagt. Jetzt kann man vielleicht noch ein Gespräch mit ihm führen. Mhm. Und wenn er dann betonartig weiter nein sagt, dann würde ich mich da zurückziehen. Du wirst es nicht erzwingen können. Ja. Und ich würde auch nicht jetzt in Anbetracht des Todes und der Trauer mich noch auf einen schweren Streit einlassen, den du wahrscheinlich oder zu 100%, sogar zu 99% verlieren wirst. Ja, wahrscheinlich. Ich würde ihn meiden, ich würde kaum mit ihm reden, aber ich würde nicht mit ihm sprechen. Ich würde ihn missachten auf der Beerdigung. Es ist so traurig alles, es ist so schlimm. Es stirbt jemand nahes aus der Familie und dann streiten sich die Menschen und. Ja, es ist ganz schlimm. Also, und das Schlimme ist halt auch, ja, ich komme damit nicht klar, Jürgen. Ich wusste zwar, wenn es mal soweit ist, dann wird es mir schlecht gehen, aber es geht mir richtig schlecht, also. Obwohl du jetzt schon lange so innerlich darauf vorbereitet warst, dass es passieren wird. Ja, es ist immer noch extrem jetzt. Wie gesagt, die letzten 4 Stunden habe ich eigentlich nur geweint. Zuerst war es der Schock und. Was aber auch ganz normal ist und ganz natürlich, Claudia. Okay. Du kannst das ja jetzt eigentlich noch gar nicht realisieren, dass es wirklich so ist. Ja. Das dauert ja meistens immer sehr lange, ehe man das versteht, dass dieser Mensch nun wirklich weg ist und. Verstorben ist und nicht wiederkommt und dass man nie wieder mit ihm wird sprechen können. Wie sind denn jetzt deine Pläne? Willst du nochmal dorthin fahren, wo sie jetzt ist und sie auch nochmal dir anschauen und sie vielleicht bei... Meine Schwester, die hatte das veranlasst hat, sie liegt jetzt wohl noch in diesem Hospiz und man kann da morgen noch hin und sich das anschauen. Ich habe mir das überlegt, aber ich für mich selber habe beschlossen, ich schaff's nicht. Also ich kann sie nicht so sehen, wie sie da liegt. Und ich werde nächste Woche zur Beerdigung, ganz klar, werde ich natürlich runterfahren. Aber für mich ist es, mir wird es nicht gut tun, sie so zu sehen, wenn sie da so liegt. Also, das entscheidet sicher jeder Mensch für sich selbst. Das ist eine hochpersönliche und intime Entscheidung. Ja. Ich möchte dir nur mal zu bedenken geben, Claudia. Vielleicht wäre es doch gut, wenn du es tun würdest. Du könntest so Abschied von ihr nehmen, du könntest auch den Tod eher begreifen, dass sie nicht mehr da ist. Du kannst sie vielleicht nochmal streicheln, nochmal anfassen. Okay. Ich kann dir das nicht einreden, das will ich auch nicht. Ich gebe es dir nur mal so zu bedenken. Nicht, dass du dich irgendwann hinterher ärgerst, dass du es nicht getan hast. Okay. Es besteht ja sicherlich die Möglichkeit, sowohl morgen im Hospiz als auch noch die nächsten Tage beim Bestatter, im Bestattungsinstitut, sie nochmal zu besuchen. Das heißt, du musst es nicht unbedingt gleich morgen machen. Ja, das stimmt. Die Möglichkeit besteht. Überleg es dir mal. Es ist jetzt gerade so, du stehst ja quasi unter Schock. Auch du hast deine Schwester verloren. Überleg mal, wie du morgen so wie es morgen so ist und was du morgen denkst. Mhm. Ich würde es machen. Okay. Aber wie gesagt, das ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, ich habe es nicht gemacht und es war auch gut so, dass ich es nicht gemacht habe. Sehr viele sagen mir aber, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. So, liebe Claudia, und dann versuch, das Beste hinzukriegen für das Kind. Wie auch immer, das setzt sich vielleicht mit deiner anderen Schwester nochmal zusammen, mit der du gut kannst, und überlegt, dass da eine gute Lösung gefunden wird. Dann wünsche ich dir jetzt, dass du gut durch die Nacht kommst, und ich biete dir gerne an, dass wir dich auch nochmal anrufen, das heißt meine Psychologin. Ja, das wäre ganz arg lieb, Jürgen. Das machen wir sehr gerne, liebe Claudia. Mhm. Alles Gute von Herzen und viel Kraft für die nächste Zeit. Danke, Jürgen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Wir haben 1.35 Uhr. Nächste Woche ist ja eine etwas kürzere Woche aufgrund des Feiertages am Montag. Da findet diese Sendung auch nicht statt. Wir sind ja wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Waffen. Ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die Opfer eines Verbrechens mit Waffengewalt wurden. Oder mit Menschen, die einen nahen Menschen durch eine Waffe verloren haben. Oder mit Menschen, denen ein Unfall mit einer Waffe passiert ist. Und sehr gerne auch mit Waffennarren, mit Menschen, die ja völlig verrückt sind auf Waffen, vielleicht sogar Waffenhorten zu Hause oder eine Waffensammlung haben. Und Waffen können ja sein, Schusswaffen, Messer, Macheten, Schlagringe. Letztendlich kann ein Hund auch eine Waffe sein. Ein Kampfhund, oder es muss kein Kampfhund sein, es kann auch ein Hund sein, der so abgerichtet wurde und als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird. Also, das Thema Waffen nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch wie immer per Mail anmelden zu dem Thema unter domian@wdr.de oder nächste Woche dann anrufen. So, jetzt geht's weiter mit unserer freien Runde heute am Freitag, und hier ist Robert. Robert ist 52. Guten Morgen, Robert. Hallo? Hallo Jürgen. Hallo Robert. Ich habe ein kleines Problem im Gegensatz zu meiner Vorrednerin. Ich lebe seit 14 Jahren in einer Beziehung und komme aus der Beziehung, ist natürlich jetzt nach 14 Jahren ein bisschen so die Luft raus. Mhm. Und meine Lebensgefährtin, die klammert sehr, sehr stark. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sexuell sind wir sehr auf Sparflamme, und ich komme häufiger mal auf Geschäftsreise und buche mir dann natürlich das eine oder andere Mal auch eine Escort-Dame. Mhm. Und wenn man eine Escort-Dame bucht, weiß man ja, verlieben ist verboten. Nur, das ging bis jetzt auch immer gut, nur vor circa 2 Wochen war es halt so, dass ich mich wirklich jetzt in die Dame verliebt habe. Hattest du die Dame mehrfach getroffen? Das war das erste Mal. Ich weiß auch, dass da auf ihrer Seite zwar Interesse besteht, sie allerdings 4 Kinder hat, mhm. Sie 19 Jahre jünger ist als ich. Und das Ganze natürlich im Grunde genommen aussichtslos ist, aber sagen wir so, von der rationalen Schiene her ist es aussichtslos, ja. Aber von der emotionalen Schiene her bin ich halt einfach total durch den Wind. Also ich wiederhole nochmal, du hast diese Frau erst einmal gesehen, einmal getroffen. Ich bin ein Typ, der sich sehr, sehr leicht verliebt, muss ich dazu sagen. Ja, aber vielleicht verliebt man sich ja auch, oder was heißt vielleicht, ich glaube, man verliebt sich schnell und intensiv und Hals über Kopf, wenn man unglücklich ist und wenn man in einer unglücklichen Lebenslage ist. Da und hast du vollkommen recht. Also das kann durchaus sein. Also das klingt ja so von deiner Beziehung. Das heißt, die Frau, deine Partnerin klammert, sagst du? Ja. Sexuell läuft da auch nichts mehr? Ja. Was ist dein Gefühl für deine Partnerin noch? Wie würdest du es beschreiben? Es ist eine sehr, sehr gute Freundin mittlerweile. Mhm. Also wenn ich Aber sie sieht's anders. Sie sieht's anders, ja. Sie würde auch gerne noch mehr Sexualität mit dir haben? Eigentlich, ja, es ist auf beiden Seiten irgendwie eingeschlafen, aber mhm. sie hatte, sagen wir, eine schwierige Vergangenheit vom Ex-Ehegatten her und ja, auch schon von der Kindheit her. Mhm. Also sie möchte im Klartext bei dir bleiben. Ja, genau, das möchte sie und sie... Eigentlich hast du das Todesurteil ja schon gefällt über diese Beziehung dadurch, dass du immer diese Escortfrauen dir buchst. Ja, und das schon seit 6, 8 Jahren. Seit 6, 8 Jahren? Ja. Das heißt, du bist deiner Partnerin beinahe ungezählte Male fremdgegangen. Gezielt fremdgegangen. Ja. Was würde die sagen, wenn die das wüsste? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also sie wäre zwar momentan ganz klar geschockt, aber sie würde wahrscheinlich damit leben können, sagen wir es mal so. Was denkst du eigentlich über deine Freundin? Und wenn die so eine Haltung hat oder hätte? Wie meinst du das? Beeindruckt dich das, dass sie so denken würde, wenn sie es wüsste? Oder verachtest du es auch ein bisschen? Ich verachte auch ein bisschen, ja. Das verstehe ich, das würde ich auch. Das klingt alles nicht gut. Sagen wir so, bei uns kommt natürlich ab einem gewissen Alter, okay, wie gesagt, ich bin 52, meine Lebensgefährtin ist 54. Wenn man natürlich so ins Rentenalter hinkommt, kommt natürlich auch der Sicherheitsgedanke irgendwie mit ins Spiel. Klar, wir sind ein eingespieltes Team. Ich weiß natürlich auch, ich bin 52, die Escort ist 33. Noch ein Satz zu der Escort-Geschichte. Das schminkt ja mal erstmal ab. Du hast die Frau einmal getroffen, die ist Escort, die wird dir auch nicht gleich die Wahrheit sagen, die ist für Junge, gleich für Kinder. Ich glaube, das ist alles erstmal Unsinn, Quatschkram. Was du regeln musst in deinem Leben, ist deine Beziehung zu deiner Partnerin. Das gilt es zu regeln. Was du dann machst, ist erstmal offen. Und da ist die Frage, ob du du lebst ja in einer großen Lüge. Stimmt, ja. Du betrügst sie, du bist mit ihr zusammen, obwohl du eigentlich gar nicht mit ihr zusammen sein möchtest. Ich bin ein sehr auf Harmonie bedachter Mensch. Also ich gehe Konflikten sehr, sehr gerne aus dem Weg. Daraus schließe ich, dass ihr auch noch nie, oder ich denke das, dass ihr noch nie so ganz offen mal über euch und eure Beziehung geredet habt. Das stimmt, ja. Jeder hat Angst davor, jeder geht aus dem Weg, jeder hat Angst vor Verletzungen, die er vielleicht bekommen könnte von dem anderen und dann macht man so sein normales Leben weiter. Sagen wir so, das ist aus meiner Sicht gesehen, ja, meine Partnerin weiß ja von der ganzen Geschichte nichts, also für die ist die Beziehung immer noch so wie vom ersten Tag her gesehen. Nur, dass der Sex eben etwas wenig geworden ist. Aber färbt deine Unzufriedenheit denn nicht auch so in den Alltag ab, dass du manchmal gereizt bist oder genervt von ihr, dass dir Eigenarten auf die Nerven gehen und so weiter? Ganz genau. Also du sprichst es an. Das ist genau der Punkt. Nur sie bemerkt es nicht mal. Ja, vielleicht doch. Und sie verdrängt es nur. Gibt es auch Streitereien? Nein. Nein? Nie. Also ihr schluckt alles runter? Also ihr bügelt wir alles? Wir schlucken beide. Sagen wir so, ich glaube, sie schluckt nicht mal, ich schlucke ja. Und es wird alles weggebügelt, was irgendwie so an Disharmonien auftauchen könnte. Nur der feine Beobachter würde sehen, da stimmt was nicht. Also der feine Beobachter würde sehen, dass auf meiner Seite etwas nicht stimmt, ja. So, jetzt die ganz klare, radikale Frage, warum trennst du dich nicht von deiner Frau? Ja, total, wie gesagt, mit 52, man denkt natürlich ans Alter. Ja gut, du bist jetzt keine 82, also. Aber sie gibt mir eine gewisse Sicherheit, klar, spielen natürlich auch finanzielle Verhältnisse eine gewisse Rolle. Ich bin natürlich auch finanziell unabhängig, sie ist finanziell unabhängig, aber im Grunde genommen, wenn wir beide miteinander alt werden, haben wir ein super Rentenalter vor uns. Wenn wir uns natürlich beide trennen, dann wird es natürlich schon wieder schwieriger. Ja, du willst es einfach bequem haben, ne? Du wirst es so rundherum bequem haben, ab und zu mal eine Escortfrau und dann verliebt man sich da ein bisschen, hat so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, aber das sind wir dann auch nicht so ganz ernst und so vergehen die Jahre. Ganz genau, also ich wollte auch nie eine Beziehung Beziehung. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mich mit einer irgendeiner Frau, die mir in einer Bar oder irgendwo begegnet, einzulassen, weil da mir das Risiko einfach zu groß wäre. Escort, okay, ich bezahle, da kann mir auch nicht irgendwie das Risiko unterkommen, dass ich irgendwie ungewollt Vater werde. Ja. Und klar, es ist eine Dienstleistung für mich wie ein Friseur, nur diesmal ist es einfach ein bisschen schiefgegangen dahingehend, dass ich mich eben verliebt habe. Ja, wobei wir das mit Vorsicht genießen sollten, wie gesagt, mit dem Verliebtsein. Es klingt alles irgendwie sehr langweilig. Ja. Es ist so ein geordnetes, sehr langweiliges Leben. Ja. Robert, wenn du sagst, das ist eigentlich eine gute Freundin, deine Partnerin. Ja. Du weißt, was ich jetzt vorschlage oder was für eine Idee ich habe, dann würde man ehrlicher miteinander leben. Wenn du ihr sagst, du kannst es ja freundlich sagen und man muss es ja nicht verletzend sagen, dass du aus der Beziehung als Beziehung raus möchtest, aber sie sehr wertschätzt als deine Lebensbegleiterin und du um ihre Freundschaft bittest, dass ihr zusammen vielleicht sogar euer ganzes Leben verbringen werdet als beste Freunde, das kann ja passieren. Aber dass du aus der Definition einer Beziehung raus bist, das wäre doch schon eine viel ehrlichere Variante des Lebens. Dann könntest du ja auch deine Eskapaden da fahren, ohne dass du eine Schuld mit dir herumträgst. Und die trägst du jetzt, finde ich, mit dir herum. Ja, aber die Schuld trage ich eigentlich nicht mit mir rum im Verhältnis zu meiner Partnerin, sondern eher, sagen wir mal so, seelisch, moralisch mit mir. Wie komme ich einfach aus der Verliebtheit wieder raus? Ja, aber das sind zwei verschiedene Themen jetzt, ne? Ja, aber das ist mein Hauptproblem. Ja. Ich finde, das Hauptproblem ist deine Beziehung, weil die auf Lügen basiert. Ja, klar. Und dann mit dem Verliebtsein, triff dich mal einfach ein paar Mal, wenn du klar Schiff hast mit deiner Frau, triff dich ein paar Mal mit der und dann wird sich das wahrscheinlich schon auflösen. Und selbst wenn du getrennt wärst von deiner Partnerin, kannst ja eine Weile verliebt sein in die Escort-Frau. Ich glaube, das wird sich eh von alleine ergeben, weil die das nicht mitmachen wird. Ja. Robert, wir haben, glaube ich, alles besprochen. Ja. Also ich finde, das oberste Ding ist, du musst über dein Leben nachdenken und über deine Beziehung zu deiner Freundin. Das, ich bin da einfach nur feige. Ja, vielleicht. Ja. So verabschieden wir beide uns jetzt mal. Okay, Domian. Trotzdem besten Dank, dass ich mal mit jemand drüber sprechen konnte. Ich wünsche dir alles Gute und gute Entscheidungen für dein Leben, Robert. Okay, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Anni? 63. Stimmt das? Anni? Ja, hallo. Hallo Anni. Nicht Anna, sondern Anni. Anni, ja. Sehr schön. Guten Morgen. Hallo Anni, 63 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo Domian. So, über was reden wir beide? Worüber reden wir? Mhm. Ist ein bisschen so Telegrammstil von vorne und dann später mehr. Ich bin also 63, also Jahrgang 50 im Oktober. Mhm. Ich bin 1987 das erste Mal Witwe geworden. Mhm. Mit drei Kindern, habe mein Leben gemeistert, hatte das wahnsinnig große Glück, 1988 dann nochmal einen Menschen kennenzulernen, der meine Kinder mit mir weiter großgezogen hat. Und es war eine wahnsinnig glückliche Beziehung. Ja. Und mein Lebenspartner ist nach 22 Jahren dann in meinen Armen hier zu Hause gestorben. Mhm. So, und er war nie krank, er hatte Krebs und er war inoperabel und der ist dann in der Reha wieder total ausgebrochen. Ich bin also mit meinem Mann hier, ich nenne ihn meinen Mann, nach Hause gefahren, sterbenskrank. Mhm. Dann habe ich ihn hier gepflegt mit Palliativmedizin. Mhm. Aber im Prinzip war ich immer mit allem alleine. Ja. Jetzt habe ich gerade nicht so schnell mitgerechnet. Seit wann ist dein Mann jetzt tot? Eben seit Januar 2011. 2011. Mhm. Ja, das war die Liebe meines Lebens. Wir haben uns blind verstanden, wir haben im Schichtdienst gearbeitet. Mhm. Ich bin Restaurantfachfrau, mein Mann hat beim Zollkriminalamt gearbeitet. Mhm. Mhm. Aber wir haben hier irgendwo alles toll auf die Reihe gekriegt. Mhm. Jetzt sind so, und jetzt ist er tot. Dann war ich 12, ist mein erster Bruder gestorben. 13, voriges Jahr im Dezember, mein letzter Bruder gestorben. Mhm. Ich habe 3 Kinder, die haben keine Zeit für mich. Die haben keine Zeit für dich? Nein. Wohnen die denn in deiner Umgebung? Ach, ich würde das mal so betrachten. Für mich wäre es kein Problem, zu denen hinzukommen. Wie viele Kilometer aber sind denn das? Erzähle mir dann, das sind 30 Kilometer. Ja, das ist nicht weit. Und wieder um, das kostet Geld. Und alle 3 Kinder sind so drauf, dass sie sich... Ich habe Zwillinge. Ich habe also 2 Söhne, sind Zwillinge. Mhm. Der eine lebt in Belgien. Der hat mir dann bei unserem letzten Gespräch erzählt, wie viel Geld er, weil er allein lebt. Er ist selbstständig, beziehungsweise der lebt in einer Partnerschaft. Mhm. Aber er ist selbstständig, was ich ihm dann kosten würde, wenn ich als Pflegefall dann mal daher käme. Oh, das ist aber nun nicht sehr schön, wenn man das der Mama einfach mal so präsentiert. Ja, ich habe ihm aber nicht erzählt, wie viel Geld er mich gekostet hat. Mhm, das ist eine richtige Überlegung. Nein, ich habe nur gesagt, er sollte sich da mal darum kümmern, dass man immer gut geht. Ich finde, er sollte sich schämen, dass er sowas sagt. Der schämt sich für nichts. Mein Sohn ist homosexuell. Der lebt in einer festen homosexuellen Partnerschaft seit 25 Jahren. Hm. Der schämt sich aber nicht, irgendwo sich dann auch verheiratete Männer anzuschaffen, wo er dann auch Dates mit hat. Ja, ja. Das ist kein Thema. Mein okay. Thema ist einfach... Du bist einsam. Ja, ja, aber sehr. Das habe ich jetzt gehört. Du hast einen tollen... Alles, was ich haben kann, das sind dann einfach irgendwelche Damenkreise, wo ich immer ein Nesthäkchen bin. Da geht es um Rente, Ärzte, Medikamente und Fernsehprogramm. Du, und noch um... Anni, du musst dahin gehen, wo Jüngere sind. Du bist erst 63, Mensch. Du bist aber keine alte Frau. Wo sind Jüngere? Mit 63, die gehen da alle arbeiten. Da muss man, du klingst rheinisch, ne? Ja, ich komme aus Köln. Ja, Anni, Mensch, geh in Karnevalsverein, geh in Chor, geh in Sportverein. Die Kölner, da hast du ganz schnell Freunde. Domian, Sportvereine musst du dir leisten können. Gut. Ich war mit meinem zweiten Lebensgefährten nicht verheiratet. Mhm. Er hat mir allerdings eine üppige Lebensversicherung hinterlassen. Ja. Gut. Aber da muss ich dann auch bescheiden mit umgehen und sehen, wo ich bleibe. Okay, das verstehe ich. Und Sportvereine, Domian, die sind wahnsinnig teuer. Okay, aber wir wissen, es gibt noch genügend andere Möglichkeiten, wo man gerade in so einer großen Stadt und in so einer lebensfrohen Stadt wie Köln, wo man auch in deinem Alter noch guten Anschluss findet. Ja, wo? Ich weiß ja nicht, was du für Interessen hast. Ach, weißt du, Domian, ich spiele gerne Skat. So. Karten spielen ohne Ende spiele ich gerne. Skatclub. Wie viele Skatclubs gibt es in Köln? Nein. Nein, Domian, du wirst dich irren, es gibt sie nicht. Ach, das gibt's ja nicht. Ich habe mich erkundigt. Ich bin sicher, Anni, wir kriegen jetzt ganz viele Mails von Skat-Leuten hier in Köln, die dich einladen wollen. Das wäre toll. Aber hoffentlich spielen die da nicht um Geld. Nee, das ist ja alles, wird alles ganz ordentlich sein. Stichwort Karneval, Karnevalsverein. Nee, das ist nichts für mich, Domian. Ich bin Restaurantfachfrau. Wenn du 35 Jahre im Karneval gearbeitet hast, dann setzt du Karneval keinen Fuß mehr vor die Türe. Das kann ich nur wiederum auch verstehen. Habe ich das denn gerade auch so kapiert, dass es nicht nur einfach so um nette Kontakte und Freundschaften geht, sondern dass du vielleicht auch nochmal einen Partner suchst? Das wäre toll. Ah, das wäre toll. Das wäre toll. Was du gehst, ich gehe, hier gibt es ja in Köln die Philharmonie. Mhm. Ich war in einem Konzert, super, ganz toll. Mhm. Aber Philharmonie ist so eine Sache, da geht man dann alleine hin, da sitzt man mit 1000 Leuten zusammen und geht wieder alleine nach Hause. Leider. Das ist nicht so ein guter Platz für Kontaktknüpfen. Weißt du, es gibt doch auch ganz viele ehrenamtliche Möglichkeiten, wo man sich entsprechend des eigenen Interesses engagieren kann. Domian habe ich gemacht. Ich bin hier in ein Altersheim gegangen, habe eine alte Dame besucht. Mhm. Aber dann ist die gestorben und dann hatte ich wieder die Taschen voll. wie die Taschen voll. Domian, ich bin 11, 12, 13 auf einer Beerdigung gewesen. Ja. Und die alte Dame, die ich dann besucht habe, die ist dann auch gestorben. Wie viel soll ich noch an Beerdigungen, ja, Abschied hinter mich bringen? Das verstehe ich wiederum auch. Du solltest dann auch nicht in so einem Bereich ehrenamtlich tätig sein, sondern in irgendeinem anderen Bereich, der dich interessiert. Mensch, wir kriegen dich ja schon noch irgendwo unter. Gerne. In eine Richtung Zukunft. Welche habe ich denn noch? Domian, ich hatte auch Krebs. Ja. Ich hatte das große Glück, und das will ich wirklich mit aller Demut erzählen, ich hatte das Glück, als Gehalt entlassen zu werden. Mhm. So, ich habe jetzt also alles das verloren, was mir lieb und teuer war. Ja. Wo geht meine Zukunft hin? Ich kann hier mit alten Damen umgehen, die sich dann, ich bin überall das Nesthäkchen. Anni, pass mal auf. Ich glaube, dass du vielen, vielen Zuhörern sympathisch bist. Und die haben jetzt so kapiert irgendwie, um was es dir geht. Du möchtest am Leben teilhaben, du möchtest Sachen machen. So, und ich weiß nun natürlich auch, dass wir gerade auch im Kölner Raum sehr viele Zuschauer und Zuhörer haben. Das mache ich nicht oft, aber das mache ich jetzt wirklich mal sehr gerne für dich. Mailt uns doch bitte, wenn ihr eine Idee habt, wo Anni hingehen kann oder was Anni machen kann. Ich habe kein Internet. Ja, ja, wir rufen dich schon an und informieren dich dann darüber. Also die Leute sollen uns ja mailen und uns Vorschläge machen und dann rufen wir dich an und reichen das alles an dich weiter. Ich hätte wahnsinnig gerne wieder jemand in meinem Leben, der mit mir irgendwo sich beschäftigen will. Mhm. So, natürlich die große Liebe kann ich dir nicht versprechen, aber vielleicht die, so... Die finde ich auch, das ist ein anderes Thema. Hast du dir mal überlegt, gerade so in, also eine Partnerschaft suchst du ja schon noch, mal eine Annonce aufzugeben? Ich habe meinen zweiten Lebenspartner durch eine Annonce gefunden. Siehste. Ja, aber da waren auch, bevor ich den gefunden habe, dann auch wahnsinnig irgendwo negative Erfahrungen. Ja, das ist natürlich... Ich hatte also einen hier zu Hause, weißt du, ich bin hier irgendwo in meinem Ort, wo ich wohne, bekannt wie ein bunter Hund. Mhm. Durch meinen Namen, weil mein Schwiegervater hier bei der Polizei Revierführer war. Mhm. Und da habe ich dann eine Annonce und der aufgegeben. Und der stand dann in der Kneipe und hat mich angerufen. Und der ist dann hier mit einer Tüte vorbeigekommen, was ihm hier all gefiel. Weil ich habe eben eine sehr große und sehr schöne Wohnung. Mhm. Das hätte ihm all gut gefallen. Aber ich muss nicht irgendwo etwas annehmen. Nee, nee. Ich möchte irgendwo mich ja auch natürlich, aber Sympathie einstellen. Absolut, absolut. Aber da du schon mal eine gute Erfahrung gemacht hast mit deinem damaligen Partner, könnte man es ja schon noch mal versuchen. Dass man da immer viel aussortieren muss, ist ja völlig klar. Aber ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu blauäugig. Ach, glaube ich gar nicht mal. Doch, ist so. Ja? Ja. Was ich gerade noch vergessen habe zu fragen, wir haben über den Sohn gesprochen, der nicht sehr gerade freundlich zu dir ist, finde ich. Was ist denn mit den Zwillingen? Der einer von meinen Söhnen, der will mit mir überhaupt nichts mehr zu tun haben. Warum, weiß ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Er fremdet aber auch gegenüber seinen Geschwistern und blockt ab. Der andere, habe ich dir erzählt, hat sich gerade Gedanken darüber gemacht, weil eine Sendung im Fernsehen gesehen habe, weil ich koste, wenn ich in Pflege bin. Meine Tochter wohnt in der Nähe, berufstätig, Kind. Mhm. Wir haben Kontakt, auch liebevollen Kontakt, aber eben auch mit Zeitnot. Okay. Also das heißt, ich lebe mehr oder weniger immer nur alleine. Ich habe eine große Wohnung. Ja. So, Anni, jetzt hast du dich sehr ausführlich vorstellen können und ich wiederhole nochmal meine Frage an unser Kölner Publikum, wer denn eine gute Idee für Anni hat, dass wir Anni ein bisschen ins Leben integrieren können. Ich verspreche dir, dass wir uns bei dir wieder melden nächste Woche und hundertprozentig wird da was kommen. Wollen wir es so machen? Das wäre ganz toll. Sehr gerne, liebe Anni. Dann möchte ich mich jetzt von dir verabschieden, weil die Sendung vorbei ist, okay? Ja, herzliche Grüße an dich und schöne Pfingsten. Danke, dir auch. Tschüss, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Jetzt wünsche ich euch schöne Pfingsten und nochmal der Hinweis auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Waffen. Wir sind wieder da in der Nacht von Mittwoch, von Dienstag auf Mittwoch, dann wieder mit einer freien Themennacht. Schönes, sonniges, langes Pfingstwochenende. Bis nächste Woche. Ciao.